Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Zwei Kavaliere. Die Pension. Zwei Kavaliere. Der graue, warme Augustabend hatte sich auf die Stadt gesenkt. Und milde, warme Luft, eine Erinnerung an den Sommer, zirkulierte in den Straßen. Die Straßen mit den für den Sonntag geschlossenen Fensterläden wimmelten von einer fröhlich bunten Menge. Wie erleuchtete Perlen schienen die Lampen von den Höhen ihrer langen Masten herab auf das lebendige Gewebe, das, Form und Farbe unablässig ändernd, ein unveränderliches, unablässiges Gemurmel in die warme, graue Abendluft emporsandte. Zwei junge Männer kamen die Anhöhe des Rutland Square herab. Einer brachte soeben einen langen Monolog zum Abschluss. Der andere, der am Rand des Gehsteigs ging und der Rücksichtslosigkeit seines Gefährten wegen von Zeit zu Zeit genötigt war, auf die Fahrbahn zu treten, zeigte ein amüsiertes, lauschendes Gesicht. Er war gedrungen und rosig. Seine Seglermütze hatte er weit aus der Stirn geschoben, und die Erzählung, der er zuhörte, ließ aus den Winkeln von Nase und Augen und Mund ständig ein wogendes Mienenspiel über sein Gesicht gehen. Kleine Ausbrüche keuchenden Gelächters kamen einer nach dem anderen aus seinem sich windenden Körper. Seine Augen, die vor listiger Freude zwinkerten, blickten immer und immer wieder zu dem Gesicht seines Gefährten hinüber. Ein paar Mal zog er den leichten Regenmantel zurecht, den er nach Torero-Art über seine Schultern geworfen hatte. Seine Breeches, seine weißen Leinenschuhe mit Gummisohlen und sein forsch über die Achsel geworfener Regenmantel drückten Jugendlichkeit aus. Aber seine Figur wurde zur Taille hin rundlich. Sein Haar war schütter und grau. Und sein Gesicht sah verwüstet aus, sobald das wogende Mienenspiel verebbt war. Als er ganz sicher war, dass die Erzählung beendet war, lachte er eine volle halbe Minute lang lautlos. Dann sagte er: »Also, das ist der Gipfel.« Seine Stimme schien bar aller Kraft. Und um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, fügte er humorvoll hinzu: »Das ist der allerhöchste, einsam dastehende und, wenn ich so sagen darf, exquisite Gipfel.« Er wurde ernst und still, als er das gesagt hatte. Seine Zunge war müde, denn er hatte den ganzen Nachmittag über in einer Wirtschaft in der Dorset Street geredet. Die meisten Leute hielten Lanahan für einen Schnorrer. Doch diesem Ruf zum Trotz hatten seine Gewandtheit und Beredsamkeit seine Freunde immer abgehalten, ein für allemal Partei gegen ihn zu ergreifen. Er hatte eine unerschrockene Art, in einer Kneipe zu einer Gruppe von ihnen hinzuzutreten und sich wendig am Rande der Gesellschaft zu halten, bis man ihn bei einer Runde mitbedachte. Er war ein sportlicher Vagant, ausgestattet mit einem gewaltigen Vorrat an Geschichten, Limericks und Rätseln. Er war unempfindlich für jegliche Art von Unhöflichkeit. Niemand wusste, wie er das harte Geschäft des Lebens bewältigte, aber sein Name wurde vage mit Wettzeitungen in Verbindung gebracht. »Und wo hast du sie aufgegabelt, Corley?« fragte er. Corley fuhr sich mit der Zunge schnell über die Oberlippe. »Eines Nachts, Mensch«, sagte er, »bin ich die Dame Street lang, und da sehe ich eine dufte Puppe unter der Uhr von Waterhouse, und ich sage guten Abend, ja. Also sind wir da am Kanal spazieren gegangen, und sie sagte mir, dass sie Dienstmädchen ist in einem Haus in der Baggett Street, ich den Arm um sie, und an dem Abend noch ein bisschen geknutscht. Dann, nächsten Sonntag, Mensch, hatte ich mich mit ihr verabredet. Wir sind nach Donnybrook rausgegangen, und da habe ich sie auf ein Feld geschleppt. Sie erzählte mir, dass sie früher mit einem Milchmann gegangen war. Es war dufte, Mensch. Jeden Abend hat sie mir Zigaretten angeschleppt und die Tram hin und zurück bezahlt. Und eines Abends schleppte sie zwei verflucht gute Zigarren an. Ganz große Klasse, weißt du, was der Alte so rauchte. Ich hatte schon Angst, Mensch, es hat eingeschlagen. Aber die ist mit allen Wassern gewaschen.« »Vielleicht glaubt sie, dass du sie heiratest«, sagte Lennon. »Ich habe ihr gesagt, dass ich stellungslos bin. sagte Corley. »Ich hab ihr gesagt, dass ich früher bei Pim war. Sie weiß meinen Namen nicht. Das wäre mir doch ein bisschen zu riskant, ihr den zu verraten. Aber die denkt, ich bin aus besseren Kreisen, weißt du?« Wieder lachte Lennehan lautlos. »Von allen guten Geschichten, die mir je zu Ohren gekommen sind«, sagte er, »ist die mit Abstand der Gipfel.« Corleys Gang quittierte das Kompliment. Sein massiger Körper schwang so aus, dass sein Freund genötigt war, ein paar leichte Sprünge vom Gehsteig auf die Fahrbahn und zurück zu vollführen. Corley war der Sohn eines Polizeiinspektors. Und er hatte die Statur und den Gang seines Vaters geerbt. Beim Gehen hatte er die Hände an den Seiten, hielt sich gerade und wiegte den Kopf hin und her. Es war ein großer, kugeliger und öliger Kopf. Er schwitzte bei jedem Wetter. Und sein großer, runder Hut, schräg darauf gestülpt, sah aus wie eine Knolle, die aus einer anderen herausgewachsen war. Immer starrte er geradeaus, als wäre er bei einer Parade. Und wenn er auf der Straße jemandem nachblicken wollte, musste er seinen Körper aus den Hüften herumschwenken. Im Augenblick lebte er in den Tag. Immer wenn eine Stelle frei war, fand sich ein Freund, der ihm die schlimme Nachricht brachte. Häufig sah man ihn in ernstem Gespräch mit Polizisten in Zivil herumgehen. Er kannte die Hintergründe von allem, was sich so tat, und gab gerne endgültige Urteile von sich. Er redete, ohne seinen Gefährten zuzuhören. Seine Unterhaltung drehte sich hauptsächlich um ihn selber. Was er zu dem oder dem gesagt hatte und was der zu ihm gesagt hatte und was er gesagt hatte, um den Fall zu erledigen. Wenn er diese Dialoge mitteilte, aspirierte er den Anfangsbuchstaben seines Namens nach Art der Florentiner. Lennehan bot seinem Freund eine Zigarette an. Während die beiden jungen Männer weiter durch die Menge schritten, wandte sich Corley gelegentlich um, einigen vorübergehenden Mädchen zuzulächeln. Aber Lennehans Blick war auf den großen, schwachen Mond geheftet, den ein doppelter Hof einkreiste. Ernst beobachtete er, wie das graue Schleiergewebe über sein Antlitz zog. Endlich sagte er, »Nun, sag mal, Corley, du wirst also die Sache schon schaukeln, ja?« Zur Antwort kniff Corley vielsagend ein Auge zu. »Ob sie da mitspielt?« fragte Lennon zweifelnd. »Bei Frauen weiß man nie.« »Sie geht in Ordnung«, sagte Corley. »Ich weiß schon, wie ich die rumkriege, Mensch. Sie ist ein bisschen verknallt in mich.« »Du bist mir schon ein Don Juan«, sagte Lennon. »Und was für einer!« Ein Anflug von Spott milderte die Servilität seines Gehabens. Um sein Gesicht zu wahren, hatte er die Gewohnheit, seine Schmeicheleien so vorzubringen, dass sie ihm auch als Sticheleien ausgelegt werden konnten. Aber Corley hatte keinen sehr subtilen Geist. »Nichts geht über ein gutes Dienstmädchen«, bestätigte er. »Das kannst du mir glauben.« »Einem, der sie alle durchprobiert hat«, sagte Lennon. »Erst bin ich immer mit Mädchen gegangen«, sagte Corley, nunmehr mitteilsamer, »Mädchen so an der South Circular Road. Ich bin mit ihnen immer mit der Tram irgendwohin rausgefahren, Mensch, und hab die Tram bezahlt. Oder ich hab sie mitgenommen zu einer Kapelle oder zu einem Stück im Theater. Oder hab ihnen Schokolade gekauft oder Bonbons oder irgend so Zeug. Ich hab mich das wirklich was kosten lassen«, fügte er in überzeugendem Ton hinzu, als wäre ihm bewusst, dass man ihm nicht glauben würde. Aber Lennon glaubte es gern. Er nickte ernst. »Ich kenne diese Tour«, sagte er, »sie ist was für Trottel. Und einen Dreck hat sie mir eingebracht«, sagte Corley. »Desgleichen bei mir«, sagte Lennon. »Nur bei der einen«, sagte Corley. Er befeuchtete die Oberlippe, indem er mit der Zunge darüber fuhr. Die Erinnerung brachte Glanz in seine Augen. Auch er blickte zu der bleichen Mondscheibe hinauf, die jetzt fast ganz verschleiert war, und schien nachzudenken. »Sie war eigentlich ganz in Ordnung«, sagte er voll Bedauern. Wieder schwieg er. Dann fügte er hinzu. »Jetzt geht sie auf den Strich. Ich habe sie abends mal mit zwei Mackern auf einem Wagen die Earl Street runterfahren sehen.« »Das ist wohl dein Werk«, sagte Lennehan. »Vor mir hat sie schon andere herangelassen«, sagte Corley abgeklärt. Diesmal neigte Lennehan dazu, ihm nicht zu glauben. Er schüttelte den Kopf hin und her und lächelte. »Du weißt doch, dass du mich nicht verflachsen kannst, Corley«, sagte er. »Ehrlich«, sagte Corley. Hat sie es mir nicht selbst erzählt? Lenehan machte eine tragische Geste. Gemeiner Verräter, sagte er. Als sie am Gitterzaun von Trinity College vorüberkamen, hüpfte Lenehan auf den Fahrdamm und spähte zur Uhr hinauf. 20 nach, sagte er. Zeit genug, sagte Corley. Sie wird schon da sein. Ich lasse sie immer ein bisschen warten. Lenehan lachte leise. Gott, oh Gott, Corley. Du weißt, wie man sie nehmen muss, sagte er. Ich kenne mich aus in allen ihren Schlichen, gestand Corley. Aber sag, bist du sicher, dass du das Ding deichseln kannst? Fragte Lenehan wieder. Du weißt, das ist eine kitzlige Sache. In diesem Punkt sind sie verdammt zugeknöpft. Hä? Was? Seine glänzenden kleinen Augen suchten im Gesicht seines Gefährten Bestätigung. Corley schwang den Kopf hin und her, als wolle er ein hartnäckiges Insekt abschütteln, und zog die Brauen zusammen. »Ich werd's schon schaukeln«, sagte er. »Überlass das gefälligst mir.« Lenehan sagte nichts weiter. Er wollte seinen Freund nicht verärgern, nicht zum Teufel geschickt werden und nicht hören, dass sein Rat unerwünscht sei. Etwas Taktgefühl war vonnöten. Aber Corleys Stirn war bald wieder glatt. Seine Gedanken gingen in eine andere Richtung. »Sie ist eine duftenette Puppe«, sagte er anerkennend. »Das steht fest.« Sie gingen die Nassau Street entlang und bogen dann in die Kildare Street. Nicht weit vom Portal des Clubs stand ein Harfner auf der Straße und spielte für einen kleinen Kreis von Zuhörern. Er zupfte ungerührt an den Saiten, blickte von Zeit zu Zeit flüchtig dem jeweiligen Neuankömmling ins Gesicht und von Zeit zu Zeit ebenso überdrüssig zum Himmel. Seine Harfe, ungerührt auch sie, dass ihr die Hüllen über die Knie geglitten waren, schien der Augen der Fremden gleichermaßen überdrüssig wie der Hände ihres Herrn. Die eine spielte im Bass die Melodie Silent O' Moll, während die andere nach jeder Gruppe von Tönen im Diskant umhergaloppierte. Die Töne der Weise pulsten tief und voll. Die beiden jungen Männer gingen stumm die Straße hinauf, und die trauervolle Musik folgte ihnen. Als sie Stephens Green erreichten, überquerten sie die Straße. Hier befreiten sie der Lärm der Trams, die Lichter und die Menschenmenge aus ihrem Schweigen. »Da ist sie«, sagte Corley. An der Ecke Hume Street stand eine junge Frau. Sie trug ein blaues Kleid und einen weißen Matrosenhut. Sie stand am Bordstein und schwang einen Sonnenschirm an einer Hand. Lenehan wurde munter. »Besehen wir sie uns mal, Corley«, sagte er. Corley blickte seinen Freund von der Seite an und ein unangenehmes Grinsen trat auf sein Gesicht. »Versuchst du etwa, mir ins Gehege zu kommen?«, fragte er. »Quatsch«, sagte Lenehan kühn. »Ich will ihr ja nicht vorgestellt werden. Ich will sie nur mal angucken. Ich fresse sie schon nicht.« »Ach so. Angucken«, sagte Corley freundlicher. »Tja, ich will dir was sagen. Ich gehe rüber und rede mit ihr, und du kannst dann vorbeigehen.« »Gut«, sagte Lenehan. Corley hatte bereits ein Bein über die Ketten geworfen, als Lenehan rief, »Und danach, wo treffen wir uns?« »Halb elf«, antwortete Corley und schwang sein anderes Bein hinüber. »Wo?« »Ecke Marion Street. Wir kommen zurück.« »Dann mach's gut«, sagte Lenehan zum Abschied. Corley gab keine Antwort. Er schlenderte über die Straße und wiegte den Kopf hin und her. Seine große Gestalt, sein leichter Gang und der solide Klang seiner Stiefel hatten etwas Erobererhaftes. Er trat an die junge Frau heran und begann ohne Gruß, sich sofort mit ihr zu unterhalten. Sie ließ ihren Schirm schneller schwingen und vollführte halbe Umdrehungen auf den Absätzen. Ein oder zweimal, als er aus nächster Nähe auf sie einredete, lachte sie und senkte den Kopf. Lenehan beobachtete sie ein paar Minuten lang. Dann ging er in einiger Entfernung schnell an den Ketten entlang und überquerte schräg die Straße. Als er sich der Ecke Hume Street näherte, fand er die Luft stark parfümiert. Und rasch und gespannt musterten seine Augen die Erscheinung der jungen Frau. Sie war im Sonntagsstaat. Ihr blauer Schärschrock wurde an der Taille von einem schwarzen Ledergürtel gehalten. Die große Silberschnalle ihres Gürtels schien die Mitte ihres Körpers einzudrücken und hielt den leichten Stoff ihrer weißen Bluse wie ein Clip. Sie trug eine kurze schwarze Jacke mit Perlmuttknöpfen und eine abgerissene schwarze Boa. Die Enden ihres kleinen Tüllspitzenkragens waren sorgsam zerzaust und ein großer Bund roter Blumen war auf ihren Busen gesteckt. Stängel nach oben. Lanahans Augen registrierten beifällig ihren stämmigen, kurzen, muskulösen Körper. Offenkundige, derbe Gesundheit leuchtete in ihrem Gesicht, auf ihren dicken roten Wangen und aus ihren unerschrockenen blauen Augen. Ihre Züge waren stumpf. Sie hatte breite Nasenlöcher, einen ungleichmäßigen Mund, der in zufriedener Lüsternheit offen stand, und zwei vorstehende Schneidezähne. Im Vorbeigehen nahm Lanahan die Mütze ab. Und etwa 10 Sekunden später erwiderte Corley den Gruß in die Luft hinein. Er tat es, indem er vage die Hand hob und nachdenklich den Neigungswinkel seines Hutes veränderte. Lanahan ging bis zum Shelburne Hotel, wo er stehen blieb und wartete. Als er kurze Zeit gewartet hatte, sah er sie auf sich zukommen. Und als sie sich nach rechts wandten, folgte er ihnen mit leichten Schritten in seinen weißen Schuhen die eine Seite des Marion Square entlang. Während er langsam weiterging und sein Tempo dem ihren anpasste, beobachtete er Corleys Kopf, der sich alle Augenblicke zu dem Gesicht der jungen Frau hindrehte, einer großen Kugel gleich, die auf einem Zapfen rotiert. Er behielt das Paar im Auge, bis er es die Tram nach Donnybrook hatte erklimmen sehen. Dann machte er kehrt und ging den Weg zurück, den er gekommen war. Jetzt, da er allein war, wirkte sein Gesicht älter. Seine Fröhlichkeit schien ihn im Stich zu lassen. Und als er am Gitterzaun von Duke's Lawn vorbeikam, erlaubte er seine Hand an ihm entlang zu streifen. Die Melodie, die der Harfner gespielt hatte, begann seine Bewegungen zu regieren. Seine weichgepolsterten Füße spielten die Melodie, während seine Finger am Gitter nach jeder Gruppe von Tönen müßig eine Skala von Variationen griffen. Er ging lustlos um Stephen's Green herum und dann die Grafton Street hinunter. Obwohl seine Augen in der Menge, durch die er ging, viele Einzelheiten wahrnahmen, taten sie das missmutig. Er fand alles trivial, was bestimmt war, ihn zu entzücken, und erwiderte die Blicke nicht, die ihn einluden, sich ein Herz zu fassen. Er wusste, dass er sehr viel reden, dass er erfinden und amüsieren müsste, und sein Gehirn und seine Kehle waren zu trocken für eine solche Aufgabe. Das Problem, wie er sich die Stunden bis zu seinem Wiedersehen mit Corley vertreiben sollte, machte ihm Sorgen. Es fiel ihm keine Art ein, sie sich zu vertreiben, als weiterzugehen. Er bog noch links, als er zur Ecke des Rutland Square kam und fühlte sich in der dunklen, stillen Straße wohler, deren düsteres Aussehen seiner Stimmung entsprach. Schließlich blieb er vor dem Fenster eines ärmlich aussehenden Ladens stehen, über dem in weißen Buchstaben das Wort Erfrischungen stand. Auf dem Fensterglas befanden sich 2 flüchtige Inschriften. Ginger Beer und Ginger Ale. Ein angeschnittener Schinken war auf einer großen blauen Schüssel ausgestellt, während neben ihm auf einem Teller ein Segment sehr hellen Plumpuddings lag. Er beäugte eine Zeit lang diese Speisen ernst. Und nachdem er vorsichtig die Straße auf- und abgeblickt hatte, trat er rasch in den Laden ein. Er war hungrig. Denn außer einigen Biskuits, die er 2 mürrische Kuraten gebeten hatte, ihm zu bringen, hatte er seit dem Frühstück nichts gegessen. Er setzte sich an einen ungedeckten Holztisch gegenüber 2 jungen Arbeiterinnen und einem Mechaniker. Ein schlampiges Mädchen bediente ihn. »Wie viel macht ein Teller Erbsen?«, fragte er. 3 Halfpence, der Herr«, sagte das Mädchen. »Dann bringen Sie mir einen Teller Erbsen«, sagte er, »und eine Flasche Gingerbier.« Er sprach barsch, um den Anstrich der Vornehmheit, der ihn umgab, Lügen zu strafen. Denn bei seinem Eintritt waren die Gespräche verstummt. Sein Gesicht war erhitzt. Um natürlich zu wirken, schob er die Mütze zurück und pflanzte die Ellbogen auf den Tisch. Der Mechaniker und die beiden Arbeiterinnen musterten ihn Punkt für Punkt, ehe sie ihre Unterhaltung mit gedämpfter Stimme wieder aufnahmen. Das Mädchen brachte ihm einen Teller heißer Erbsen mit Pfeffer und Essig gewürzt, eine Gabel und sein Gingerbier. Er aß gierig und fand das Essen so gut, dass er sich den Laden zu merken vornahm. Als er die Erbsen aufgegessen hatte, schlürfte er sein Gingerbier, blieb noch eine Weile sitzen und dachte an Corleys Abenteuer. In seiner Vorstellung sah er das Liebespaar eine dunkle Straße entlang gehen. Er hörte Corley tief und energisch Kavaliersfloskeln vorbringen und sah noch einmal die Lüsternheit um den Mund der jungen Frau. Dieses Fantasiebild ließ ihn seine eigene Armut an Geld und Geist deutlich spüren. Er war es satt, sich herumzutreiben, in Geldschwierigkeiten zu stecken. Er war die Unstetigkeit und die Intrigen satt. Im November wäre er 31. Würde er denn nie eine gute Stellung kriegen? Würde er nie ein eigenes Zuhause haben? Er dachte, wie angenehm es wäre, neben einem warmen Feuer zu sitzen und zu einem guten Essen sich hinzusetzen. Lange genug war er mit Freunden und mit Mädchen auf der Straße gewesen. Er wusste, was diese Freunde taugten. Er wusste auch, was von den Mädchen zu halten war. Die Erfahrung hatte sein Herz mit Bitterkeit gegen die Welt gefüllt. Aber alle Hoffnung hatte ihn nicht verlassen. Er fühlte sich nach dem Essen besser, als er sich vorher gefühlt hatte, weniger lebensmüde, weniger niedergeschlagen. Vielleicht wäre es ihm ja noch möglich, in einem behaglichen Winkel zur Ruhe zu kommen und glücklich zu leben, wenn er nur ein gutes, anspruchsloses Mädchen mit einer kleinen Barschaft fände. Er bezahlte dem schlampigen Mädchen 2 Pence und 1/2 und verließ den Laden, um seine Wanderschaft wieder aufzunehmen. Er ging in die Capel Street und weiter in Richtung City Hall. Dann bog er in die Dame Street. An der Ecke George's Street traf er 2 Freunde und blieb stehen, um sich mit ihnen zu unterhalten. Er war froh, von dem vielen Herumwandern ausruhen zu können. Seine Freunde fragten ihn, ob er Corley gesehen habe und was es Neues gebe. Er erwiderte, dass er den Tag mit Corley verbracht habe. Seine Freunde redeten sehr wenig. Gedankenlos blickten sie hinter einigen Gestalten in der Menge her und machten ab und zu eine kritische Bemerkung. Einer sagte, dass er vor einer Stunde in der Westmoreland Street Mac gesehen habe. Darauf sagte Lennon, dass er am Abend zuvor mit Mac bei Egan gewesen sei. Der junge Mann, der Mac in der Westmoreland Street gesehen hatte, fragte, ob es stimme, dass Mac beim Billard was gewonnen habe. Lennon wusste es nicht. Er sagte, dass Holloway ihn bei Egan einen ausgegeben habe. Um 9:45 verließ er seine Freunde und ging die George's Street hinauf. Bei den City Markets bog er nach links und ging weiter in die Grafton Street. Die Menge der Mädchen und jungen Männer war dünner geworden, und auf seinem Weg die Straße entlang hörte er viele Gruppen und Paare einander gute Nacht wünschen. Er ging bis zur Uhr des College of Surgeons. Es war 10:00. Er schritt an der Nordseite von Stephen's Green energisch aus und beeilte sich aus Furcht, dass Corley zu früh zurückkäme. Als er die Ecke Marion Street erreichte, stellte er sich in den Schatten einer Laterne und holte eine der Zigaretten hervor, die er sich aufgehoben hatte, und zündete sie an. Er lehnte sich an den Laternenpfahl und spähte unverwandt in die Richtung, aus der er Corley und die junge Frau zurückerwartete. Sein Geist begann wieder zu arbeiten. Er war neugierig, ob Corley es geschafft hätte. Er war neugierig, ob er sie schon gefragt hätte oder ob er bis zuletzt damit warten würde. Er durchlitt all die Qualen und Aufregungen der Lage, in der sein Freund sich befand, wie auch der eigenen. Doch die Erinnerung an Corleys langsam rotierenden Kopf beruhigte ihn ein wenig. Er war sicher, dass Corley es schon schaukeln würde. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass Corley sie auf einem anderen Weg nach Hause gebracht und ihn versetzt haben könnte. Seine Augen suchten die Straße ab. Keine Spur von ihnen. Doch war es bestimmt eine halbe Stunde her, seit er nach der Uhr des College of Surgeons gesehen hatte. Würde Corley so etwas tun? Er zündete sich seine letzte Zigarette an und begann sie nervös zu rauchen. Jedes Mal, wenn am anderen Ende des Platzes eine Tram hielt, strengte er die Augen an. Sie mussten anderslang nach Hause gegangen sein. Das Papier seiner Zigarette riss ein und fluchend warf er sie auf die Straße. Plötzlich sah er sie auf sich zukommen. Vor Freude fuhr er zusammen, und während er dicht an seinem Laternenpfahl blieb, versuchte er aus ihrem Gang das Ergebnis abzulesen. Sie gingen schnell. Die junge Frau machte schnelle, kurze Schritte, während Corley sich mit seinen langen Schritten an ihrer Seite hielt. Anscheinend sprachen sie nicht miteinander. Eine Ahnung des Ergebnisses stach ihn wie die Spitze eines scharfen Instruments. Er wusste, dass Corley es nicht schaffen würde. Er wusste, dass da nichts zu machen war. Sie bogen in die Baggot Street und sogleich nahm er auf dem gegenüberliegenden Gehsteig die Verfolgung auf. Als sie stehen blieben, blieb auch er stehen. Eine kurze Weile lang sprachen sie miteinander. Und dann stieg die junge Frau die Treppe zu einem Unterhof hinab. Corley stand und wartete am Rand des Fußwegs, nicht weit von der Vordertreppe. Einige Minuten vergingen. Dann öffnete sich die Haustür, langsam und vorsichtig. Eine Frau kam die Vordertreppe herabgelaufen und hustete. Corley wandte sich um und ging auf sie zu. Ein paar Sekunden lang verdeckte seine breite Gestalt die ihre, dann kam sie wieder zum Vorschein und lief die Treppe hinauf. Die Tür schloss sich hinter ihr. Und Corley ging rasch in Richtung Stephen's Green. Lennon lief eilig in dieselbe Richtung. Einige leichte Regentropfen fielen. Er fasste sie als Warnung auf, blickte zu dem Haus zurück, in dem die junge Frau verschwunden war, um sich zu vergewissern, dass er nicht beobachtet würde, und rannte ungeduldig über die Straße. Die Unruhe und der rasche Lauf brachten ihn außer Atem. Er rief: »Hey, Corley!« Corley wandte den Kopf, um zu sehen, wer ihn gerufen hatte, und ging dann weiter wie zuvor. Lennon lief ihm nach und zog dabei den Regenmantel über seinen Schultern mit einer Hand zurecht. »Hey, Corley!« schrie er noch einmal. Er holte seinen Freund ein und sah ihm gespannt ins Gesicht. Er konnte nichts darin erkennen. »Na?« fragte er. »Hat's geklappt?« Sie hatten die Ecke Eli Place erreicht. Immer noch ohne ihm eine Antwort zu geben, schwenkte Corley nach links und ging die Seitenstraße hinauf. Seine Gesichtszüge zeigten eine gesammelte, finstere Ruhe. Lenehan hielt Schritt mit seinem Freund und atmete unruhig. Er war enttäuscht, und ein drohender Ton klang schneidend in seiner Stimme auf. »Kannst du es einem denn nicht verraten?« fragte er. »Hast du es bei ihr versucht?« Corley blieb bei der ersten Laterne stehen und starrte grimmig vor sich hin. Dann streckte er mit ernster Gebärde eine Hand dem Licht entgegen und öffnete sie langsam und lächelnd dem Blick seines Jüngers. Eine kleine Goldmünze glänzte auf der Handfläche. Zwei Kavaliere mit Silvester Groth und Paul Herwig. Die Pension. Mrs. Mooney war die Tochter eines Fleischers. Sie war eine Frau, die durchaus imstande war, Dinge für sich zu behalten, eine entschlossene Frau. Sie hatte den Gesellen ihres Vaters geheiratet und einen Fleischerladen in der Nähe von Spring Gardens aufgemacht. Doch kaum war sein Schwiegervater tot, da kam Mr. Mooney langsam auf den Hund. Er trank, plünderte die Ladenkasse, geriet bis über die Ohren in Schulden. Es hatte keinen Zweck, ihn Enthaltsamkeit geloben zu lassen. Ein paar Tage später brach er doch nur wieder aus. Dass er mit seiner Frau in Gegenwart der Kunden zankte und dass er schlechtes Fleisch einkaufte, ruinierte sein Geschäft. Eines Abends ging er mit dem Hackmesser auf seine Frau los und sie musste im Haus eines Nachbarn übernachten. Danach lebten sie getrennt. Sie ging zum Priester und erwirkte sich die Trennung. Die Kinder wurden ihr zugesprochen, ihm gab sie weder Geld noch Essen noch Unterkunft. Und so war er genötigt, sich als Sheriffbote zu verdingen. Er war ein schäbiger, gebeugter kleiner Säufer mit weißem Gesicht, weißem Schnurrbart und dünnen weißen Brauen über den kleinen Augen, die rot geädert und wund waren. und den ganzen Tag über saß er in der Sheriffstube herum und wartete darauf, dass es etwas für ihn zu tun gab. Mrs. Mooney, die ihr verbleibendes Geld aus dem Fleischerladen gezogen und in der Hardwick Street eine Pension eröffnet hatte, war eine große, imposante Frau. Ihr Haus hatte eine wechselnde Bewohnerschaft, bestehend aus Touristen aus Liverpool und von der Insel Man und gelegentlich auch Artist aus dem Varieté. Seine Stammpensionäre waren Büroangestellte aus der Stadt. Sie regierte das Haus mit List und fester Hand, wusste, wann sie Kredit gewähren konnte, wann sie hart bleiben musste und wann sie den Dingen ihren Lauf lassen durfte. Alle jungen Pensionäre sprachen von ihr als der Madame. Mrs. Mooneys junge Männer zahlten 15 Schilling die Woche für Unterkunft und Verpflegung. Bier oder Stout zum Abendessen nicht inbegriffen. Sie hatten gleiche Vorlieben und Beschäftigungen und standen darum auf gutem Fuße miteinander. Sie erörterten miteinander die Chancen von Favoriten und Außenseitern. Jack Mooney, der Sohn der Madame, der Schreiber bei einem Kommissionär in der Fleet Street war, stand in dem Ruf, ein doller Kerl zu sein. Er gab gerne soldatische Obszönitäten von sich. Gewöhnlich kam er erst in den frühen Morgenstunden nach Hause. Wenn er seine Freunde traf, hatte er ihnen immer einen neuen zu erzählen. Und immer hatte er etwas Neues an der Hand, das heißt, ein vielversprechendes Pferd oder eine vielversprechende Artist. Auch wusste er seine Pratzen zu gebrauchen und sang komische Lieder. An Sonntagabenden war oft ein geselliges Beisammensein in Mrs. Mooneys vorderem Salon. Die Artist aus dem Varieté ließen sich nicht lange bitten. Und Sheridan spielte Walzer und Polkas und improvisierte Begleitungen. Polly Mooney, die Tochter der Madame, sang ebenfalls. Sie sang, »Ich bin ein freches Ding, was feigst ihr da, ihr wisst es ja.« Polly war ein schlankes Mädchen von 19 Jahren. Sie hatte helles, weiches Haar und einen kleinen, vollen Mund. Ihre Augen, die grau waren, mit einem Anflug von Grün dazwischen, hatten die Angewohnheit, nach oben zu blicken, wenn sie mit jemandem sprach, was ihr das Aussehen einer kleinen, perversen Madonna verlieh. Mrs. Mooney hatte ihre Tochter zunächst als Tippfräulein in das Kontor eines Getreidehändlers geschickt, aber da jeden zweiten Tag ein übel beleumdeter Sheriffbote im Kontor erschien und darum ersuchte, ein Wort mit seiner Tochter sprechen zu dürfen, hatte sie ihre Tochter wieder nach Hause geholt und sie im Haushalt beschäftigt. Da Polly sehr lebhaft war, sollte sie es mit den jungen Männern probieren. Außerdem wissen junge Männer gern eine junge Frau in nicht allzu weiter Ferne. Natürlich flirtete Polly mit den jungen Männern, aber Mrs. Mooney, die sich da auskannte, wusste, dass die jungen Männer sich nur die Zeit vertrieben. Keiner von ihnen gedachte, ernsthaft einzusteigen. So liefen die Dinge eine lange Zeit, und Mrs. Mooney erwog bereits, Polly zurück an die Schreibmaschine zu schicken, als sie bemerkte, dass sich zwischen Polly und einem der jungen Männer etwas anbahnte. Sie beobachtete das Paar und behielt ihre Gedanken für sich. Polly wusste, dass sie beobachtet wurde, aber dennoch konnte das beharrliche Schweigen ihrer Mutter nicht missdeutet werden. Zwischen Mutter und Tochter hatte es keine offene Komplizenschaft gegeben, kein offenes Einverständnis. Aber obwohl die Leute im Haus von der Affäre zu reden begannen, griff Mrs. Mooney nicht ein. Pollys Benehmen wurde ein wenig sonderbar, und der junge Mann war offensichtlich beunruhigt. Als sie den rechten Moment für gekommen hielt, griff Mrs. Mooney dann doch ein. Sie behandelte moralische Probleme wie ein Hackmesser das Fleisch. Und in diesem Fall hatte sie sich entschieden. Es war ein heller Sonntagmorgen im Frühsommer, er versprach Hitze, aber gleichzeitig eine frische Brise. Alle Fenster der Pension standen offen und die Tüllgardinen bauschten sich unter den hochgeschobenen Fensterrahmen sanft zur Straße. Vom Glockenturm der George's Church läutete es ohne Unterlass und einzeln oder in Gruppen überquerten Kirchgänger den kleinen runden Platz vor der Kirche. Ihr reserviertes Gebaren verriet ebenso ihr Ziel wie die kleinen Bände in ihren behandschuhten Händen. Das Frühstück in der Pension war vorbei. Und der Tisch im Frühstückszimmer stand voller Teller mit Spuren von Eigelb, mit Speck und Schwartenresten. Mrs. Mooney saß im Korbsessel und passte auf, wie Mary das Dienstmädchen das Frühstücksgeschirr abräumte. Sie ließ Mary die Rinden und Brotbrocken einsammeln, die für den diensttäglichen Brotpudding verwendet werden sollten. Als der Tisch abgeräumt, die Brotbrocken eingesammelt, der Zucker und die Butter sicher hinter Schloss und Riegel waren, begann sie das Gespräch zu rekonstruieren, das sie am Abend zuvor mit Polly geführt hatte. Die Dinge standen so, wie sie vermutet hatte. Ihre Fragen waren offen gewesen und Pollys Antworten gleichfalls. Beide waren sie natürlich etwas verlegen gewesen. Sie war verlegen gewesen, weil sie die Nachricht nicht allzu nonchalant aufnehmen oder den Eindruck erwecken wollte, dass sie dieser Entwicklung Vorschub geleistet hätte. Und Polly war verlegen gewesen, nicht nur, weil Anspielungen dieser Art sie immer verlegen machten, sondern auch, weil sie nicht den Gedanken aufkommen lassen wollte, dass sie in ihrer weisen Unschuld die Absicht hinter der Duldsamkeit ihrer Mutter erraten hatte. Instinktiv sah Mrs. Mooney zu der kleinen, vergoldeten Uhr auf dem Kaminsims hinüber, sobald sie durch ihr Träumen hindurch gewahr wurde, dass die Glocken der George's Church aufgehört hatten zu läuten. Es war 11:17. Sie hätte reichlich Zeit, die Angelegenheit mit Mr. Doran zu erledigen und trotzdem noch die kurze 12-Uhr-Messe in der Marlborough Street mitzukriegen. Sie war sicher, dass sie gewinnen würde. Zunächst hatte sie das ganze Gewicht der öffentlichen Meinung auf ihrer Seite. Sie war eine empörte Mutter. Sie hatte ihm gestattet, unter ihrem Dach zu wohnen, in der Annahme, dass er ein Ehrenmann wäre. Und er hatte ihre Gastfreundschaft einfach missbraucht. Er war 34 oder 35 Jahre alt, so dass Jugend als Entschuldigung nicht vorgebracht werden konnte. Ebenso wenig wie Unwissenheit, denn er war ein Mann, der sich in der Welt umgesehen hatte. Er hatte einfach Pollys Jugend und Unerfahrenheit ausgenutzt. Das war klar. Die Frage war, welche Wiedergutmachung würde er leisten? In solchen Fällen muss Wiedergutmachung geleistet werden. Für den Mann ist das alles schön und gut. Er kann seiner Wege gehen, als wäre nichts geschehen. Er hatte seinen kurzen Spaß. Doch das Mädchen muss den Kopf hinhalten. Manche Mütter würden sich damit begnügen, eine solche Affäre für eine Summe Geldes zu vertuschen. Derartige Fälle waren ihr bekannt. Doch sie würde das nicht tun. Für sie war die Entehrung ihrer Tochter nur durch eins wieder gut zu machen: Heirat. Sie zählte alle ihre Trümpfe noch einmal, ehe sie Mary zu Mr. Doran hinaufschickte, um ihm auszurichten, dass sie mit ihm zu sprechen wünsche. Sie hatte das sichere Gefühl, dass sie gewinnen würde. Er war ein seriöser, junger Mann, nicht liederlich und laut wie die übrigen. Hätte es sich um Mr. Sheridan oder Mr. Mead oder Bantam Lyons gehandelt, wäre ihre Aufgabe viel schwieriger gewesen. Sie glaubte nicht, dass er es wagen würde, einen Skandal hervorzurufen. Alle Bewohner des Hauses wussten von der Affäre. Einige hatten Einzelheiten hinzuerfunden. Außerdem arbeitete er seit 13 Jahren im Kontor eines großen katholischen Weinhändlers und ein Skandal würde für ihn vielleicht den Verlust der Stellung bedeuten, während alles gut werden konnte, wenn er einwilligte. Sie wusste, dass er jedenfalls nicht übel dastand. Und sie nahm an, dass er auch etwas zurückgelegt hatte. Fast halb. Sie stand auf und musterte sich im Wandspiegel. Der entschlossene Ausdruck ihres großen, geröteten Gesichts stellte sie zufrieden. Und sie dachte an andere Mütter aus ihrer Bekanntschaft, die sich ihre Töchter nicht von der Tasche zu schaffen verstanden. Mr. Doran war an diesem Sonntagvormittag wirklich sehr beunruhigt. Zweimal hatte er versucht, sich zu rasieren, aber seine Hand war so unsicher gewesen, dass er es aufgeben musste. Der rötliche Bart dreier Tage säumte seine Kiefer, und alle paar Minuten beschlug seine Brille, so dass er sie abnehmen und mit dem Taschentuch putzen musste. Die Erinnerung an die Beichte am Vorabend verursachte ihm heftigen Schmerz. Der Priester hatte jede lächerliche Einzelheit der Affäre aus ihm herausgeholt und seine Sünde schließlich so vergrößert, dass er nahezu dankbar war, als ihm ein Schlupfloch der Wiedergutmachung geboten wurde. Der Schaden war angerichtet. Was blieb ihm jetzt übrig, als sie zu heiraten oder davonzulaufen. Er konnte sich nicht dreist darüber hinwegsetzen. Bestimmt würde über die Affäre geredet werden, und gewiss würde sie seinem Arbeitgeber zu Ohren kommen. Dublin ist eine so kleine Stadt, jeder weiß, was jeder andere treibt. Er fühlte das Herz warm im Halse schlagen, als er in seiner erregten Fantasie den alten Mr. Leonard mit seiner krächzenden Stimme rufen hörte: »Bitte schicken Sie Mr. Doran zu mir. Alle seine langen Dienstjahre, für nichts und wieder nichts. All sein Fleiß und alle Anstrengung. Vertan. Natürlich hatte er seine Jugendsünden hinter sich. Er hatte sich mit seinem Freidenkertum gebrüstet und vor seinen Gefährten in den Kneipen die Existenz Gottes geleugnet. Doch all das war vorbei und erledigt. Beinahe. Noch immer kaufte er sich einmal die Woche Reynolds' Newspaper, aber seine religiösen Pflichten vernachlässigte er nicht, und 9/10 des Jahres führte er ein normales Leben. Geld genug, einen Hausstand zu gründen, hatte er. Das war es nicht. Aber die Familie würde auf sie herabsehen. Da war erstens ihr schlecht beleumdeter Vater, und dann bekam die Pension ihrer Mutter langsam einen gewissen Ruf. Es kam ihm in den Sinn, dass er hereingelegt wurde. Er konnte sich schon vorstellen, wie seine Freunde über die Affäre redeten und lachten. Sie war wirklich etwas ordinär. Manchmal sagte sie »käuft« oder »größer wie«. Doch was machte die Grammatik schon aus, wenn er sie wirklich liebte? Er konnte sich nicht entscheiden, ob er sie für das, was sie getan hatte, lieben oder verachten sollte. Natürlich hatte auch er es getan. Sein Instinkt riet ihm, frei zu bleiben, nicht zu heiraten. »Wenn du einmal verheiratet bist, bist du erledigt«, sagte er. Während er, in Hemd und Hose hilflos, auf dem Bettrand saß, klopfte sie leise an die Tür und trat ein. Sie sagte ihm alles, sagte, dass sie ihrer Mutter das Herz ausgeschüttet habe und dass ihre Mutter noch an diesem Vormittag mit ihm sprechen würde. Sie weinte, schlang die Arme um seinen Hals und sagte: »Ach, Bob, Bob, was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Sie würde sich das Leben nehmen«, sagte sie. Er tröstete sie zaghaft, bat sie, nicht mehr zu weinen, alles würde gut werden, keine Angst. An seinem Hemd spürte er die Aufregung ihres Busens. Es war nicht allein seine Schuld, dass es passiert war. Mit dem seltsam geduldigen Gedächtnis des Zölibatärs erinnerte er sich genau an die ersten zufälligen Liebkosungen durch ihr Kleid, ihren Atem, ihre Finger. Dann spät eines Abends, als er sich gerade auszog, hatte sie schüchtern an seine Tür geklopft. Sie wollte ihre Kerze, die ein Windstoß gelöscht hatte, an der seinen wieder anzünden. Es war ihr Badeabend. Sie trug eine lose, offene Frisierjacke aus bedrucktem Flanell. In der Öffnung ihrer fellbesetzten Pantoffeln leuchtete ihr weißer Spann, und hinter ihrer duftenden Haut glühte warm ihr Blut. Auch von ihren Händen und Handgelenken ging ein schwacher Duft aus, während sie ihre Kerze entzündete und gerade richtete. Wenn er sehr spät abends nach Hause kam, war sie es, die sein Essen aufwärmte. Er wusste kaum, was er aß, wenn er sie allein neben sich spürte, nachts in dem schlafenden Haus. Und wie aufmerksam sie war. Wenn es ein irgendwie kalter oder nasser oder windiger Abend war, stand mit Sicherheit ein Glas Punsch für ihn bereit. Vielleicht könnten sie miteinander glücklich sein. Zusammen waren sie immer auf 10 Spitzen nach oben gegangen, jeder mit einer Kerze in der Hand. Und auf dem 3. Treppenabsatz hatten sie sich widerstrebend Gute Nacht gesagt. Sie küssten sich auch. Er erinnerte sich gut an ihre Augen, die Berührung ihrer Hand und sein Delirium. Doch das Delirium vergeht. Er wiederholte sich ihren Satz und wandte ihn auf sich selber an. Was soll ich tun? Der Instinkt des Zölibatärs riet ihm, sich zurückzuhalten. Doch die Sünde war da. Auch sein Ehrgefühl sagte ihm, dass für eine solche Sünde Wiedergutmachung geleistet werden musste. Während er mit ihr auf der Bettkante saß, kam Mary an die Tür und sagte, dass die Gnädige ihn im Salon zu sprechen wünsche. Er erhob sich, um Rock und Weste anzuziehen, hilfloser jetzt als je. Als er angezogen war, ging er zu ihr hinüber, um sie zu trösten. Es würde alles gut, keine Angst. Er ließ sie weinend und leise, oh mein Gott, stöhnend auf dem Bett zurück. Als er die Treppe hinunterging, beschlug seine Brille so, dass er sie abnehmen und putzen musste. Er wünschte sich, durch das Dach aufzusteigen und fortzufliegen, in ein anderes Land, wo er von seinen Sorgen nie wieder hören würde. Und doch drückte ihn eine Gewalt Stufe um Stufe nach unten. Die unerbittlichen Gesichter seines Chefs und der Madame starrten auf sein Missgeschick. Auf der letzten Treppenflucht begegnete er Jack Mooney, der mit zwei Flaschen Bass, die er an der Brust wiegte, aus der Speisekammer heraufkam. Sie grüßten sich kalt. Und die Augen des Liebhabers ruhten ein oder zwei Sekunden lang auf einem dicken Bulldoggengesicht und einem Paar dicker, kurzer Arme. Als er am Fuß der Treppe angekommen war, blickte er hinauf und sah, wie Jack ihn von der Tür des Hinterzimmers aus musterte. Plötzlich fiel ihm der Abend ein, als einer der Artisten vom Varieté, ein kleiner blonder Londoner, eine ziemlich freizügige Bemerkung über Polly gemacht hatte. Jacks Heftigkeit hatte das gesellige Beisammensein fast gesprengt. Alle hatten sie versucht, ihn zu beruhigen. Der Artist vom Varieté, etwas bleicher als sonst, lächelte weiter und versicherte, dass er es nicht böse gemeint habe. Aber Jack schrie ihn weiter an, dass er jedem Kerl, der solche Scherze über seine Schwester riskierte, die verdammte Fresse einschlagen werde. Das würde er tun. Polly saß eine kurze Zeit lang auf der Bettkante und weinte. Dann trocknete sie sich die Augen und ging zum Spiegel hinüber. Sie tauchte einen Handtuchzipfel in die Wasserkanne und machte ihre Augen mit dem kühlen Wasser frisch. Sie betrachtete sich im Profil und brachte eine Haarnadel über dem Ohr in Ordnung. Dann ging sie zurück zum Bett und setzte sich ans Fußende. Sie sah die Kissen eine lange Zeit an und ihr Anblick weckte in ihr geheime, angenehme Erinnerungen. Sie lehnte ihren Nacken an das kühle, eiserne Bettgestell und begann zu träumen. Auf ihrem Gesicht war keine Unruhe mehr sichtbar. Sie wartete geduldig weiter, fast fröhlich, ohne Panik. Und ihre Erinnerungen machten langsam Hoffnungen und Zukunftsvisionen Platz. Ihre Hoffnungen und Visionen waren so verwickelt, dass sie die weißen Kissen nicht mehr wahrnahm, auf die ihr Blick gerichtet war, und dass sie sich nicht mehr bewusst war, auf etwas zu warten. Endlich hörte sie ihre Mutter rufen. Sie sprang auf die Füße und lief zum Treppengeländer. »Polly, Polly, ja, Mama, komm runter, Schatz. Mr. Doran möchte mit dir sprechen.« Da fiel ihr wieder ein, worauf sie gewartet hatte. Die Pension mit Karin Anselm, Florian Fischer und Brigitte Hubmeier. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.